Erster der König der Ammoniter starb. Sein Sohn Hanun wurde der neue König. Zweiter David wollte nett zu Hanun sein. Er schickte Männer zu Hanun. Sie sollten Hanun trösten. Dritter, die Anführer der Ammoniter sprachen mit Hanun. Sie sagten, David schickt Spione. Er will unsere Stadt zerstören. Vierter, Hanun nahm Davids Männer fest. Er schnitt ihre Bärte ab. Er schnitt ihre Kleider kurz. Dann schickte er sie weg. Fünfter, David hörte davon. Die Männer schämten sich sehr. David sagte, bleibt in Jericho. Kommt erst zurück, wenn eure Bärte gewachsen sind. Sechster, die Ammoniter sahen, David ist jetzt sauer. Sie kauften viele Soldaten von den Aramäern. Siebter, David hörte das. Er schickte Job und alle starken Soldaten los. Achter, die Ammoniter standen vor dem Stadttor. Die Aramäer standen auf dem Feld. Neunter, Job sah Feinde vor sich und hinter sich. Er wählte die besten Soldaten aus. Er kämpfte gegen die Aramäer. Zehnter, die anderen Soldaten gab er seinem Bruder Abisai. Abisai kämpfte gegen die Ammoniter. Elfter, Job sagte, wenn die Aramäer zu stark sind, hilf mir. Wenn die Ammoniter zu stark sind, helfe ich dir. Zwölfter, sei mutig für unser Volk. Wir kämpfen für die Städte Gottes. Gott soll tun, was er will. Dreizehnter, Job und seine Männer griffen die Aramäer an. Die Aramäer liefen weg. Vierzehnter, die Ammoniter sahen das. Sie liefen vor Abisai weg in die Stadt. Job ging zurück nach Jerusalem. Fünfzehnter, die Aramäer sahen ihre Niederlage. Sie kamen alle wieder zusammen. Sechzehnter, Hadadeser schickte noch mehr Aramäer. Sie kamen nach Helam. Sobach war ihr Anführer. Siebzehnter, David hörte das. Er sammelte alle Soldaten von Israel. Er ging über den Jordan nach Helam. Dort gab es einen Kampf. Achtzehnter, die Aramäer liefen vor Israel weg. David tötete viele Soldaten. Auch der Anführer Sobach starb dort. Neunzehnter, die anderen Könige sahen das. Sie machten Frieden mit Israel. Die Aramäer halfen den Ammonitern nicht mehr.